ich kann nicht nach oben tippen. Ich kann nicht nach oben tippen. Könnt ihr nach oben tippen? Könnt ihr nach oben tippen? Ah, ich kann nicht nach oben tippen. Könnt ihr nach oben tippen? Ah, ich kann nicht nach oben tippen. Könnt ihr nach oben tippen?